Hallo Thomas. Läuft die Aufnahme? Ja, Läuft ja perfekt. willst du uns heute noch mal unsere Titelmusik machen? Kannst ja auch mal was vorsingen. Wir sind ja jetzt in der Weihnachtszeit. Du könntest uns ja jetzt mal irgendwas Weihnachtliches hier als Titelmusik vorsingen. Perfekt, das Das ist muss reichen. die beste Szene aus. Ich weiß gar nicht, wie vielte Folge haben wir denn heute? Heute haben wir die Folge Nummer 83. Also haben wir heute 82. Ja, 83. Ja. So, das Gesinge von Thomas, das war, glaube ich, gerade die beste. Es gibt ja Kollegen, die gerne eine Folge unterschlagen. Ja, da gibt es so einige Folgen, die wir unterschlagen haben. Ja, die beste Szene aus 82 Eine Folgen Droppy Folge in Drummer. Hamburg aufgenommen. Thomas hat gesungen. Der Wahnsinn. Ich singe ja nicht immer. Zur 100. Folge singst du uns mal ein ganzes Lied vor. Versprichst du uns das? Okay, das habe ich mir jetzt gerade notiert. Das werde ich nicht vergessen. Das mindestens 12 Strophen hat. Ich werde mir da was Schönes aussuchen. Ich werde mir das auch merken. Du kommst ja jetzt nicht mehr dran vorbei. Okay. Aber eine sehr schöne Singstimme. Okay, das werde ich mir jetzt auch merken. Und wenn wir dann in der 100. Sendung sind, dann wird es so WWE-mäßig so einen Rückblick geben, wo man dann deine Worte von gerade noch mal hört und dann darfst du singen. Du, es gab jetzt auf Figure 4 Weekly eine Sendung, das Beste aus 2009. Da hat irgendwie ein Fan, der die Sendung von Brian und Vinny, also diese eine Sendung, Brian und Vinny Show, ich glaube, die war das. Oder es waren sogar alle Sendungen. Der hat die immer ordentlich mitgehört und der hat jetzt eine Sendung veröffentlicht mit den 50 besten Momenten aus 2009. Die habe ich mir schon mal auf den iPod gepackt, denn die geht 6 Stunden. Also wenn es bei der Zugfahrt irgendwie langweilig werden sollte und das Stephen King Buch doch nicht so gut ist, wie es am Anfang erscheint, dann werde ich mir diese 6 Stunden schon anhören. Ja, viel Spaß. Das kann man dann ja auch mal als 100. Folge machen. Das ist nur eine saumäßige Arbeit. Nee, zur 100. Sendung gibt es dann auf der Seite eine DVD zu bestellen mit allen Folgen Rocky Drama und den bisher verschollenen 3 oder 4 Ausgaben, die bisher nie erschienen sind. Aber die müsste mindestens 200 Euro kosten, ne? Die kostet dann natürlich 5 Euro. Nee, 200. 2 Euro für jede Ausgabe. Von den 200 kriege ich dann 100 Euro ab. Okay. Ja, die kauft dann ja keiner. Ja, wenn sie zwei kaufen, habe ich schon 200 Euro verdient. Ja, wenn die aber keiner kauft, verdienst du auch nichts, ne? Ja, ich freue mich jetzt seit gerade auch schon auf die 100. Folge, wenn Thomas uns was vorsingt. Wie machst du denn das Bezahlsystem, wenn du die kaufen lässt? Wie müssen die Leute das denn bezahlen? Das mache ich dann voll professionell über PayPal. Oh, das kostet aber Gebühren. Nee, das mache ich natürlich nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Noch ist es ein bisschen zur 100. Folge. Ich freue mich weiterhin darauf, dass Thomas dann singen wird. Und ich verpflichte mich gerade auch mal dazu, dass ich in der 100. Folge zusammen mit Thomas abwechselnd ein Lied singen werde. Na, ich glaube, bis zur Bis Weihnachten 100. können wir ja auch singen. Bis zur 100. Folge ist, glaube ich, kein Weihnachten mehr und deshalb werden wir dann mal was anderes singen. Vielleicht ist ja zur 100. Folge schon wieder Weihnachten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, so langsam sind wir nicht. Es ist dann wahrscheinlich irgendwie so März oder so. Vielleicht können wir dann ja pünktlich zu WrestleMania was singen. Oder zum Konzert. Ja, man weiß es nicht. Das ist ja auch März, ne? Das ist ja Ja, auch im März. unter Umständen werden wir Konzert und WrestleMania Review so ein bisschen zusammenpacken können sogar. Das könnte sein. Man Und ich weiß mache es ja nicht dann im so. April auch noch hier vom Wrestling in Hannover eine Berichterstattung. Ja, die ist am 3. April? Nein, am 21. Nee. Am 15. Am April. 15. April, genau. Dummerweise mitten in der Woche. Eine Special-Ausgabe, für die auch schon ein Match angekündigt ist. Das fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Ja, gut, da kann man sowieso nicht drauf an, weil das ändert sich ja sowieso kurz vorher wieder alles. Trotzdem Wenn ist sie es da jetzt schon angekündigt. Matches ankündigen, da kann man nicht drauf angehen. Oh, jetzt schneit es aber tüchtig. Ja, bei uns hat es Vorhin nicht gelegt, aber bei uns liegt habe ich noch mit extremst viel Oma Schnee. telefoniert, da habe ich noch gesagt, heute schneit es gar nicht und jetzt geht's richtig los hier. Also bei uns schneit es vorhin, also vorhin hatten wir richtige Schneeverwehungen. Jetzt ist gerade so ein bisschen vorbei. Trotzdem liegt hier ordentlich viel Schnee. Ich hoffe ja gerade noch ganze Zeit drauf, dass morgen Schule ausfällt. Nee, so schlimm wird es nicht sein. Ja, man weiß das ja nicht. Du hast jetzt noch 2 Tage Schule, ne? Ich habe noch 2 Tage Arbeit. Ja, ist eigentlich ein richtiger Tag. Das Dumme ist, ich habe morgen Nachmittagsunterricht und ich habe die beiden ersten Stunden entfallen, muss aber trotzdem dahin mit dem Bus und so. Ein bisschen blöd. Kannst du was zu lesen mitnehmen. Nimmst du das Stephen King Buch mit? Auf welcher Seite bist du jetzt? Noch nicht so weit. 250? Ja. Ich habe gestern die ersten 30 Seiten gelesen. Fängt sehr gut an. Das stimmt. So, wir haben heute... Ja, also ich freue mich schon richtig auf die Zugfahrt am Mittwoch, weil da habe ich ja dann wirklich 2,5 Stunden Zeit zu lesen. In Ruhe, ohne dass man groß hoffentlich gestört wird. Ich hoffe, dass so früh noch nicht so viele im Zug sind und da freue ich mich richtig drauf. Ja, das war schön. Ja, wir haben heute ein bisschen Wrestling zu besprechen, vor allem den letzten WWE Pay-Per-View aus dem Jahre 2009 vom 13. Dezember, TLC, Tables, Ladders and Chairs 2009. Ja, die liegen hier schon breit vor mir ausgelegt, hier. Hier, alles ein Durcheinander heute hier bei mir in der Wohnung. Ja, das ist bei mir immer so da, ist Standard. Achso, das war der Staubsauger. Oh. Ich hab so das Gefühl, 13.12.2009 TLC. Und dann ist ja heute noch, heute Abend der letzte Wrestling-Pay-Per-View des Jahres. Nämlich Final Resolution von TNA. Mit interessanterweise 2 Matches, die richtig gut sein können. Ja. Hast du gerade toll gesagt, TLC. Man nennt es auch TLC. Nicht TLC. Ja, bei Thomas heißt es natürlich TLC. 2009 aus. Das sind Tafeln, Leitern und Kandelaber. Aha. Nimm mich an. Ja. Ich weiß es nicht so genau. Man weiß es nicht. Nee. Vorher auch. Ja. Ja, der Pay-Per-View, den haben wir beide gesehen. Ja, und ich fand ihn gut. Dir hat er wohl nicht so gut gefallen wie mir. Es ging. Aus San Antonio, Texas, Shawn Michaels Heimat. Mit einem wieder mal eher mittelmäßigen Publikum, das sich erst später etwas weiter, etwas besser wurde. Anfangs war das immer noch ziemlich leise da. Ja. Ja, und es beginnt direkt mit dem ECW Championship Match, ein Ladder Match. Christian, aktueller Champion, trifft auf Shelton Benjamin. Ja, das Ladder-Match, auf das wir uns beide gefreut hatten. Thomas hatte, glaube ich, gesagt, wenn 10 Minuten bekommt, ist ein gutes Match. Es bekam 18 Minuten und 6 Sekunden und es war ein sehr gutes Match. Ja. Es gab tolle Spots, es gab tolle Sachen mit der Leiter. Es gab zum Beispiel am Ende dann einen Splash von der Ecke durch eine Leiter, die auf Kommentatorenpult und Ringmatte da gelegt wurde und auf der dann Shelton lag. Sehr gute Aktionen. Es ging so ein bisschen was schief, das war sowieso beim ganzen Pay-Per-View leider so. Ja. Aber trotzdem, und das... Ich glaube auch, es gab ja diese komische Geschichte bei dem Match, dass Christian sich quasi selbst mit der Leiter einen Kopf geschlagen hat, dadurch wirklich sich eine Wunde zugezogen hat und geblutet hat. Und dann kam ja tatsächlich Ringrichter und so ein Arzt rein und haben die Wunde geschlossen. Ja, der Move sah wirklich sehr unglücklich aus, also, aber das dann, was ganz witzig war, als dann der Arzt da kam und das verschlossen hat, was natürlich ganz lächerlich war, waren in der ersten Reihe ein paar Leute, die gerufen haben, we want blood. Ja. Das fand ich wiederum sehr gut. Ja, und Shelton Benjamin, der wusste nicht so richtig, wie er damit umgehen sollte. Weil der wurde ja vom Ringrichter zurückgehalten und ich glaube, das war wirklich nicht abgesprochen. Weil der macht ein bisschen unglücklichen Eindruck. Ja, die Aktion an sich sah auch ziemlich unglücklich aus, wie dann die Leiter da direkt auf seinen Kopf fiel. Hätte die natürlich festhalten sollen, aber dass es, wenn man so rückwärts fällt, nicht ganz einfach ist. Naja. Ja. War nicht gut durchdacht, war aber ein sehr gutes Match. Thomas, deine Bewertung zu diesem Match? 3,34 Sterne. Ja, ist mein Match of the Night, das kann ich jetzt schon mal direkt sagen. Bei mir auch. 3,5 Sterne. Oh, das ist aber wenig. Ja, ich bewerte jetzt strenger. Ja, das merke ich. Das ist auch mein Ziel. Ich hatte mir das ja dieses Jahr schon zum Ziel gemacht, strenger zu bewerten. Zum nächsten Jahr werde ich nochmal ein bisschen strenger. Mein neues Ziel. Hey, der Witzker. Ja, und spätestens 2012, wenn dann die Welt untergeht, bin ich dann bei dem Bewertungssystem von Dave Meltzer angekommen und bewerte dann genauso streng. Ich weiß gar nicht, wie viel der dem Match gegeben hat. Das ist schade. Das wäre interessant gewesen. Ich habe übrigens das mit dem Ton auch wieder hinbekommen. Wir sind heute wieder genauso laut wie immer. Achso, du bist jetzt wieder auf deinem Netbook und nicht auf Nee, dem iPhone. ich bin auf dem Notebook. Wir waren letztes Mal auf dem Notebook aber auch etwas leiser. Jetzt habe ich das allerdings wieder genauso hinbekommen, wie wir das früher gemacht haben. Also die Leute können uns jetzt wirklich wieder sehr schön hören, auch wenn die irgendwo nahe irgendeines Baugebietes sind und in der U-Bahn irgendwie sonst was für Trubel herrscht. Die Leute können uns verstehen. Ja, das ist der Wahnsinn. So, als nächstes Match. Da läuft jetzt gerade Werbung für Bauer sucht Frau. Ja, das ist ja gut. Da ist ja diese eine Frau, die so gar nicht so richtig Deutsch kann. Und ich glaube, die heiratet jetzt mit diesem einen Bauer. Es ist sehr interessant, das zu verfolgen. Da ist auch diesmal ein Bauer aus Ostfriesland mit dabei. Ja, das stimmt auch. Das ist dein Kumpel. Nee, ich glaube nicht. Achso. Wer ist denn hier der Bauer von uns beiden? Nein. Intercontinental Championship Match war das zweite Match an diesem Abend. John Morrison setzte sein Titel gegen Drew McIntyre aufs Spiel. Und es gab eine Überraschung. Thomas' Risikotipp bewahrheitete sich. Drew McIntyre wurde neuer Intercontinental Champion nach seinem Move, dessen Name mir leider immer noch nicht bekannt ist. Das weiß ich auch nicht, wie der Move heißt. Ja, meiner Meinung nach ist der Titelgewinn von dem McIntyre etwas zu früh, muss ich sagen. Ja, das Ende des Matches war auch ein bisschen zerfahren, da hat nicht alles geklappt. Es ging aber sehr gut los und es war Das auch hatte ein ich recht. sowieso, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Dieses Gefühl, dass nicht alles so klappt, habe ich bei dem ganzen Pay-Per-View gehabt. Auch beim Main Event, als dann Jericho eigentlich durch den Tisch fallen sollte, aber da dann nur so Gegenstoß. Also, das störte mich ziemlich. Und das sah ziemlich übel übrigens aus, als der Chris Jericho nachher mit dem Kopf nur quasi so an den Tisch geknallt ist. Ich glaube, das hat ihm wirklich ziemlich wehgetan. Das ist gut möglich. Das Match ging 10 Minuten 20, dann hatte McIntyre das Ganze für sich entschieden. Ja, das Thomas, deine Wertung zu 9 Minuten McIntyre und 53 Morrison? und hat von mir 3 ein Viertel Sterne bekommen. 10 Minuten 20, von mir 3 Sterne. Kann man gehen. Gott, oh Gott. Bist du müde? Ich bin müde, du. Ich bin heute pünktlich aufgestanden und dann habe ich heute Vormittag den ganzen Tag Fernsehen geguckt Ja, ich auch. Ich habe hier auch Schlag den Raab-Wiederholung geguckt. Ich bin, habe das gestern Abend auch nicht mehr wirklich gesehen. So richtig gar nicht. Ich habe nämlich auch die Wiederholung geguckt und ich muss sagen, es war eine interessante Sache. Vor allem der Zaun gefiel mir sehr gut. ja, das war ein tolles Spiel. Ja. Das war ein tolles Spiel. Und am Ende das letzte Spiel natürlich, dann auf diesem Go-Kart fahren. Das war auch sehr schön. Tretautos. Ja, genau. Tretautos oder Go-Kart. Aber das Auto wenden hat sie besser hingekriegt. Ja, da habe ich nicht so viel mitbekommen. Da habe ich unsere siebte Ausgabe von Sounds ins Internet gestellt. Ja, das hast du mir geschrieben. Da habe ich aber noch nicht gelesen. Ich habe heute noch gar keinen Computer angehabt. Zip. Weiß auch noch gar nicht, ob ich heute einen Computer sonst anschalte oder ob ich heute einfach mal einen computerfreien Tag mache. So, es folgte das Women's Championship Match. Miggy oder Piggy James, wie auch immer. Gegen aktuelle Woman Championess Michelle McWool. Das war ein erstaunlich gutes Frauenmatch. Das muss ich auch sagen, Das war eines der besten, die wir dieses Jahr gesehen haben. Und also von Erwartung und Erwartung erfüllt werden, würde ich fast sagen, dass dieses Frauenmatch meine Erwartungen am meisten erfüllt und sogar darüber noch hinaus erfüllt hat. ja, würde ich auch sagen. Also absolut übererfüllt, hatte ich auch nicht so die Hoffnung, dass das so gut wird. Aber es war richtig gut. Also ich habe dem auch in der Wertung 2 Sterne gegeben. Und ich habe ja auch wieder richtig getippt. Also ich habe ja bis zum dritten Match schon mal alles richtig getippt. 7 Minuten 32 und 3 Sterne. Von mir wahrhaftig, es ist, würde ich sagen, sogar das beste Frauenmatch des Jahres. Mir fällt jetzt auf jeden Fall kein anderes so gutes ein. Ja, es gab irgendwelche Kämpfe bei Impact mit Hamada, diese japanischen Kämpferin. Die waren auch ziemlich gut, aber. Ja, gut, das TNA verfolge ich ja nicht so aktiv. Sonst in der WWE war da Nicht. irgendwas besonders herausragendes? Nicht, dass ich wüsste. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Nö. Gut, das vierte Match war schon das erste Match um einen World-Titel, nämlich um, beziehungsweise wenn man den ECW-Teil mal ausgrenzt. Zweite Match um ja, World. Okay, okay, okay. Das erste um den wichtigen World-Titel. WWE Championship Match, Tables. Tables-Match. Sheamus gegen... Champion gegen Sheamus. Genau. Sheamus gegen Cena. 16 Minuten 23. 16 Minuten 23, das Match hat ordentlich Zeit bekommen. Und am Ende waren beide auf der Ecke. Cena wollte eigentlich einen Suplex gegen Sheamus durch einen Tisch zeigen, der da aufgebaut war. Sheamus wand seine Kraft an und konnte Cena von der Ecke stoßen. Und Cena flog durch den Tisch. Das sah leider etwas nicht so gut gelungen aus. Aber also ich fand es auch nicht sehr gut. Und Cena hat das auch wirklich gut verkauft. Also der hat wirklich... Der lag dann ganz lange da, als wenn er wirklich halb tot wäre und das hat er wirklich gut gemacht. Ja, die Aktion selber fand ich aber war eher ein bisschen unglücklich. Naja. Ja, ich hab, ich muss ja sagen, als Sheamus da... Aber Sheamus war erstaunlich gut durch das ganze Match. Also dafür, dass er noch relativ kurz erst dabei ist in der Hauptsendung, ist er schon ziemlich gut. Das stimmt. Könnte richtig noch was werden. Ich muss auch sagen, wenn man den jetzt so in der letzten Sendung mit dem Titel sieht, der sieht... Nicht, also der sieht wirklich schon so aus, als ob der zum Titel gehört. Also das ist jetzt nicht, dass man sich daran gewöhnen müsste, das sieht gleich nach einem richtigen Champion aus. Genau. Vom Erscheinungsbild. Die Promos gefallen mir noch nicht so gut, aber das kann ja noch werden. Ja. Mir fiel noch auf, als Sheamus von der Ecke fiel, da war genau neben ihm auch noch ein Tisch. Ich habe ja so die Vermutung, dass vielleicht der direkte Titelgewinn von Sheamus gar nicht geplant war, dass Sheamus auch durch den Tisch fallen hätte müssen und dass sie dann gleichzeitig da durch Tische gefallen wären und dass es da dann noch irgendwas Besonderes gegeben hätte. Ja, das hatte man irgendwo gelesen, ne? Also irgendwo hieß es, die sollen... Ich hab das nirgendwo gelesen, ich hatte das direkt beim Pay-Per-View gedacht. Hatte man das irgendwo gelesen? Ja, irgendwo habe ich es auch gelesen. Also es gab Gerüchte, dass es hieß, die sollten beide gleichzeitig durch den Tisch fallen und das wäre vielleicht nur ein Unfall gewesen oder so. Aber so hat mir es besser gefallen, als wenn sie jetzt irgendwie so ein unklares Unentschieden oder so gemacht hätten. Ja, Sheamus hat sich da auch nicht richtig fallen lassen, der ist erst auf den Ring rein und so. Ja. Der... Fiel mir nur so auf, also ich hatte das nicht gelesen auf Wrestling Revolution oder Moonsault, stand auch nichts von, aber ja, Thomas. Nee, aber ich glaube vom Wrestling Observer hätte ich irgendwas gelesen, meine ich. Ja, da lese ich die News, News nicht. Nee, da hatte ich auch keinen Account. Richtig. So, Sheamus hat gewonnen, ist neuer WWE Champion. Thomas lag mit seinem nächsten Risikotipp schon wieder richtig. Er führte jetzt schon mit 4 zu, ich habe keine Ahnung wie vielen Punkten. 4 zu 1. Ja. Okay. Oder 2. Ja, 4 zu 2. 4 zu 2. Thomas, deine Wertung zu diesem Match? 3,5 Sterne. Ich gebe ebenfalls 3,5 Sterne. Das fünfte Match war ein World Heavyweight Championship Match mit dem mit der tollen Chairs-Dazulage. Also die Stühle standen jetzt überall um den Ring und man musste sich nicht, um zu gewinnen, auf den Stuhl setzen. Nein, man durfte die Stühle nur einsetzen und man durfte anscheinend auch nichts anderes machen. Batista gewann am Ende. Erstmal, nach 12 Minuten 44, an der Stelle hätte ich dem Match 3 Sterne gegeben. Das fand ich eigentlich noch ganz nett. War jetzt Batista in der Zeit neuer Champion? Fragezeichen. Tja, aber Batista brauchte, um zu gewinnen, einen Low Blow. Und dann kam Theodore Long rein und meinte, nee, das ist ja nicht erlaubt, das ist ja ein Chairs-Match. Mal davon abgesehen, dass in allen solchen Matches wie Ladders Match, Chairs Match eigentlich nur Disqualification ist. Nein, Low Blow, das geht natürlich gar nicht. Ja, und dann wurde das Match neu gestartet, was ich total nervig fand. Das gab es in letzter Zeit so oft und der Theodore Long, der geht mir nur noch auf die Nerven. Und wie konnte es anders sein? Undertaker gewinnt bei dem Neustart nach 30 Sekunden. Vorher hätte ich dem Match 3 Sterne gegeben, jetzt bin ich auf nur einen Stern runtergegangen. Nee. Doch. Ich finde das total schrecklich, diese Neuanfänge von den Matches. Das hat man in diesem Jahr. Also ziemlich gut. Also ja, das vorige. Aber dieses Neubeginn, das hat man in diesem Jahr so oft gesehen in den Matches. Es geht mir nur noch auf die Nerven. Vor allem in der Undertaker-Sache, jetzt mit CM Punk andauern, wegen dem Submission-Move. Schrecklich finde ich das. Vor allem immer bei SmackDown, bei Raw ja nie. Immer nur SmackDown. Aber haben wir das so oft gesehen? Ich kann mich ja nicht dran erinnern, außer bei dieser CM Punk-Geschichte. Das haben wir zigtausend Mal gesehen. Nur bei CM Punk, da kann ich mich dran erinnern. Ein Stern von mir. Ich gebe dem 3 Sterne. 3 Sterne hätte ich dem gegeben, wenn es das mit dem Neubeginn nicht gegeben hätte. Da wäre mir das auch okay gewesen, wenn Batista gewonnen hätte. Zudem hätte ich dann auch einen Punkt im Tippspiel bekommen. So, hat Thomas wieder einen Punkt bekommen. Mein Risikotipp geht natürlich direkt mal voll daneben. Kantersieg, sag ich da nur. Ja. Kantersieg. Das sechste Match und der Co-Main-Event. Was macht denn die Frau jetzt da beim Supertalent? Die machen ja gar nichts. Doch, die Wiederholung. Das muss ich mir jetzt gerade mal... Wiederholung, ne? Ja, warte, ich werde jetzt gerade mal den Fernseher anmachen und werde mir das hier auch mal nebenbei angucken. Die wird dann nur irgendwie geinterviewt. Heißt es geinterviewt? Nee, interviewt. 10 Punkte. Oh ja, die steht, die kriegt da jetzt gerade 10 Punkte von... 10 Punkte, Stimme, 10 plus. Aha. Ich habe den Ton mal mehr ausgestellt. Bruce findet das sehr gut. Die kriegt also jetzt gerade ihre Werte. Der findet sowieso alles gut. Der ist vollkommen ungeeignet für den Job. Ja, das stimmt. Das ist einfach nur Publikum. Liebling. Die Frau ist auch ungeeignet. Die findet auch alles gut. Und der Dieter Bohlen findet auch alles gut. Ich weiß gar nicht, warum... Ja, es geht eigentlich. Es geht. Also Dieter Bohlen, der findet alles, was jetzt im Finale ist, gut. Das ist das Problem. Der findet immer dann alles, was zuerst bei den Castes ist, findet er total scheiße. Und wenn es dann weiter ist, ist es dann wieder total gut. Ja, bei Popstars ist das dann so, da sitzt dann natürlich dann der Detlef Dizos, der findet natürlich, der muss natürlich an einem rumschreien, wenn gar kein Grund ist. Schreit der so viel? Der schreit extremst viel. Ärger mit Sido, ne? Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube dem Sido ja nicht alles, aber das glaube ich dem ehrlich gesagt. Was hat er denn gesagt zu dem... Ja, der meinte, dass das ein abgekartetes Spiel ist und dass Detlef Dizos da wohl... ziemlich mit drin steckt und so. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, der Detlef Dizos, der ist so privat gar nicht so nett. Dieter Bohlen auch nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Nochmal was. Nee, das weiß man nicht. Das ist sehr interessant hier heute unsere Sendung. So, Undertaker hat gewonnen. Ja, noch immer. Damit wird Undertaker zum Supertalent 2009 gewählt. Oder? Ja, das wäre sehr interessant. Bei Schlag den Rab gab's ja den MMA-Fighter, ne? Jason Jones. Ja, was denn? Du bist echt müde, ne? Ich bin schweinemüde. Normalerweise gehe ich so gegen 11 ins Bett. Und gestern was mit dem Wrestling, das zog sich so hin. Ich war jetzt mal der MMA-Manga Nummer 5, was sehr gut war. Da war ich, glaube ich, erst um 12 hier und dann konnte ich nicht schlafen. Und da habe ich, glaube ich, bis 1 oder 2 habe ich noch wach gelegen. Jetzt kommt bei Supertalent gerade der Sohn von diesem Schlagersänger. Oder wer das auch immer ist, dieser Volkmann, oder wie der heißt. Ein Sohn von einem Schlagersänger? Ja, irgendwie, ich weiß nicht genau, wer das ist. Ich werde das jetzt gerade mal Wikipedian oder googeln. So, also der Undertaker wird das Supertalent 2009. Ja, klar. Was macht der denn? Dann was. Ach so, ja, klar. Das ist wie diese Frau, die aussieht, als würde die gerade gleich irgendwie Heavy Metal oder so. Da. So. Ich gerade hier mal gucken, ob ich den richtigen... Ach, das ist der Sohn von einem Schauspieler. Günther Kaufmann. Jetzt zeigen sie ihn. Der Kaufmann, der war ja im Knast. Ja, jetzt habe ich das hier gerade bei Wikipedia gefunden. Ja, genau, das ist er. Deutscher Schauspieler. Der Kaufmann erst mal im Knast und dann war er im Dschungel. Mhm. Jetzt muss ich gerade mal gucken, warum der denn im Knast war. Eines von ihm gestanden ist Mordes an seinem Steuerberater. Gut, das ist aber auch brutal, ne? Ja, aber in Wirklichkeit hat er das wohl nicht. Er hat das wohl nur gestanden, damit er irgendwelche anderen Leute in Schutz nehmen kann. Ja, man weiß das nicht so genau. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, der nette Herr. So, das nächste Match, das sechste Match an diesem Abend bei TLC, nicht bei Supertalent, ist Randy Orton gegen Kofi Kingston. 13 Minuten 13 ging das Ganze und das gefiel mir sehr gut. Ja, es war gut, aber es war falsch, das bei diesem Pay-Per-View zu bringen. Also die hatten das ja in den Sendungen ziemlich gut aufgebaut eigentlich. Und das dann so als Lückenfüller zwischen den Titelkämpfen und dem Main-Event auf so einem Pay-Per-View zu bringen, das fand ich eigentlich schwach. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht als Lückenfüller. Das hat mich ein bisschen gestört und das Ende des Matches hat mich auch gestört. Ich fand, das war kein Lückenfüller, ich fand das eigentlich ganz gut gemacht so. Und am Ende wollte Kofi Kingston seinen Trouble in Paradise Kick zeigen. Der ging auch ziemlich hoch. Randy Orton hat sich gebückt, ist unter diesem Kick weggesch. Ja, hat sich halt von diesem Kick weggebückt und hat dann einen schönen RKO nachgesetzt. Und das ist dann der Sieg für Randy Orton, wie ich getippt hatte. Also hier nochmal ein Tippspielpunkt für mich. Thomas hat falsch getippt. Und das war ein schönes Match. Bei der Raw-Sendung, einen Tag später, ist Kofi Kingston dann auch nicht gut weggekommen. Also ich denke, Kofi Kingston, den haben sie schon wieder aufgegeben. Ja, Raw werden wir gleich noch besprechen mit den Slammy Awards. Der wird jetzt wohl wieder in der Midcard verschwinden. Ja, das schade. Natürlich, Thomas, deine Wertung zu diesem Match? 3 Sterne. Von mir 3,5. Und ich glaube nicht, dass Kofi Kingston unbedingt ganz in die Undercard kommt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich so obere Midcard. Ich denke, der wird schon... Also ich denke, IC-Title oder US-Title, so in dieser Ecke. Ja, ich denke, der wird schon hin und wieder mal weiter nach oben kommen. So, ja, und das wird... Aber Main-Event glaube ich eher nicht. Nee, Main-Event nicht. Main-Event ist aber auch... war jetzt ja auch nicht. Hätte aber werden können, ne? Weil Randy Orton ist natürlich ein Main-Eventer. Ja, wobei Kofi Kingston und WWE-Titel, finde ich, passt nicht so gut zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es heißt ja auch gerüchteweise, dass er jetzt so eindeutig und klar verloren hat, weil er gegen die Wellness-Policy verstoßen hat. Ja, hat man auch gelesen. So, jetzt singt dieser Volkmann da, der Sohn, da weihnachtlich, und da stehen diese ganz tollen Tannenbäume. Nicht Volkmann, Kaufmann. Kaufmann, genau. Und es schneit durchs Bild, es schneit. Schneit es bei mir auch. Was singt der jetzt? White Christmas? Warte. White Christmas. White Christmas singt er. I'm dreaming of a white Christmas. Das kann ich besser, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist auch fantastisch. Dass ihr. Ja. Da bin ich ja mal gleich auf die Jury-Wertung gespannt. Ja, ich auch. Dann werden wir natürlich gleich wieder zuschalten. Da werden wir live zuschalten zur Jury-Wertung. Aber natürlich. Und um 16.45 Uhr kommt die Wiederholung von Bauer sucht Frau. Oh ja, dann müssen wir bis dahin ja fertig sein. Ja. Weil das hab ich am Montag nicht gucken können. Guckst du das auch? Verfolgst du das auch? Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn da jemand doch aus Ostfriesland dabei ist, immer. Das ist doch richtig so. Weil Ostfriesland ist ja das Herz der Welt. Nach Kofi Kingston gegen Randy Orton noch ein weiteres Match? Ich merke gerade, dass der Kerl am Ende ist. Wir müssen da jetzt einmal zuschalten. Ja, die sind ja noch nicht so weit. Aber gab es denn nach Kofi Kingston gegen Randy Orton noch ein Match? Ja, es gab natürlich auch noch den Main Event um den Unified Tag Team Title. Das war ein TLC-Match zwischen die Generation X und Jericho und Big Show, also Jerry Show. Ja, das ist ja nicht. Guck mal, was hat der für ein komisches Jackett an? Und was für eine komische Hose? Tja. Der Kerl sieht ja komisch. Und was für komische Haare? Sehr spannend. Bruce findet das natürlich wieder sehr toll. Er findet alles toll. Ja. Also, Davy, ich denke, es ist jetzt richtig bei dir. Vergiss die Vergangenheit. Man kann es eh nicht ändern. Wie, er soll die Vergangenheit vergessen? So, jetzt wird geweint. Jetzt wird das ganz emotional. Ja, gut, dass ich das allein zu Hause gucken kann. Ja, das ist beim Supertalent ja immer so. Es ist entweder total lustig oder lächerlich. Und entweder total lustig und lächerlich oder es ist total traurig. Oder es soll traurig sein. Ne? Wir haben aber auch nur irgendwie geschlagene Kreaturen da. Kinde, Behinderte, Kinder. Furzende. Mörder. Ja, klar, das ist... Ja, wir müssen dir auch an Geld kommen. Mörder. So, die findet das auch noch ganz toll und dann kommt Dieter Bohlen und macht ihn wieder runter und dann ist gut. Warum mal gucken? Ja. Davy, wirklich, so beeindruckend, wie du da... Das Tolle ist ja auch, 2/3 der Jury kann nicht mal richtig Deutsch, ne? Ja. Das finde ich ja fast noch am schlimmsten. Applaus bitte nochmal für Dieter Bohlen, der höchste Na, jetzt kommen die Tabulen. Mal gucken, was Dieter sagt. Jetzt wird spannend. Ich sehe Eurozeichen in deinen Augen. Nein, gar nicht. Also ich muss mich auch mal bei Bruce bedanken. Ich meine, auf jeden Fall, Bruce, du bist ein toller Kollege. Und auf jeden Fall bist du der erste schwarze Schneehase. Also, ja, ja. Ich weiß nicht, wie der Daniel da drauf kommt, ja. Wegen des Jackets. So, jetzt dauert das noch so lange. Du, Davy, wenn man nichts riskiert, wird man im Leben nie was gewinnen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, solange man nicht aufgibt, kann man immer gewinnen. Und ich glaube, dass du heute viele Freunde gewonnen hast, dass du viele Leute zu Hause, die haben echt gesagt, Mensch, kann der toll singen, ist das ein super Typ. Und deshalb hast du, glaube ich, super, super viel erreicht. Wie auch immer. Ja, ich sage nur noch positive Sachen. Ja. So, dann lass uns mal zum Hauptkampf des Abends kommen. Wer hat denn eigentlich gekämpft? Ja, das waren, so einmal Ton ausmachen hier. Das war noch immer die Ex. Warum mache ich jetzt auch mal aus? Obwohl, dann werde ich wieder so müde. Wenn ja, wenn du meine Stimme hörst, dann wirst du müde. Die Ex gegen Jerry Show. Und auch in diesem Match ging wieder einiges schief. Wir hatten das mit dem Tisch schon erwähnt. Es gab in dem ganzen Match, also an dem ganzen Pay-Per-View, es heißt ja Tables, Ladders and Chairs. Es wurde in einem Match, in dem Cena-Match wurde ein Table kaputt gemacht. In dem TLC-Match wurde einen Tisch kaputt gemacht, aber auch nicht gerade so super toll. Es wurden ein paar Stühle eingesetzt, ein paar Leitern. Aber es wurden wirklich nur zwei Tisch kaputt gemacht. Und jeweils nicht so fantastisch. Ja, und hier in diesem Kampf war es jetzt ganz komisch mit den Leitern. Weil die Geschichte des Matches war eigentlich, dass Big Show die ganzen Leitern zerstört hat, damit die Ex nicht eine Leiter nehmen kann und nach oben klettern kann. Aber er hat eine Leiter einfach weggelassen. Die lag dann einfach da draußen, so kurz vorm Ring, und war vollkommen in Ordnung, aber keiner hat sie genommen und die wurden nur ignoriert. Also es war irgendwie nicht ganz konsequent. Ja, das nennt man WWE-Logik. Genau, wobei die Geschichte an sich, dass er die Leitern kaputt macht, die fand ich im Prinzip nicht schlecht. Ja, und Jericho hat er dann auf die Schultern genommen, um damit Jericho dann an den Gürtel kommt, und dann kam Shawn Michaels mit der Switch of Music. Und Jericho fiel von den Schultern, sollte eigentlich durch den Tisch, aber ja, da gab es dann halt die falsche Landung, wie wir das vorhin schon erzählt hatten. Aber die Szene, wo Jericho oben auf Big Shows Schultern war und versucht hat, dann sozusagen sich an den Ringgürtel da oben anzunähern, das fand ich super. Das war sehr gut und ja, und dann der Blick in Big Shows Gesicht. Ja, das war toll. Ja, insgesamt ging einiges schief, es gab aber auch einige ganz nette Szenen. Das Ganze ging 22 Minuten 32, am Ende konnte DX gewinnen. Ja, das war fürs Publikum, glaube ich, ein bisschen zu lang, weil die haben am Ende, obwohl es am Ende eigentlich besser wurde, ist denen so ein bisschen die Luft ausgegangen. Es war sowieso ein relativ lahmes Publikum und da war es teilweise in dem Match extrem ruhig. Obwohl es liegt allerdings auch, dass es liegt aber auch daran, dass teilweise wirklich nicht viel passiert ist. Es gab da so ein paar Leiter und Stuhlschläge, das fiel mir vor allem bei dem Batista-Undertaker-Match auf, da war das, glaube ich, am schlimmsten. Da gab es nämlich auch auf die Stuhlschläge gar keine Reaktion. Nee. Ja, und alle anderen Aktionen, da haben die Leute gesagt, nö, es ist sowieso uninteressant, weil eigentlich das Einzige, was zählt, sind ja die Stuhlschläge. Ja, und da wurde halt auch nichts gemacht. Naja, insgesamt in dem Main Event gab es einige, naja, nicht so tolle Momente. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten zu. Wie zu dem ganzen Pay-Per-View, weil da vor allem so viel falsch gelaufen ist. Die ex-neue Tag-Team-Champions. Thomas, deine Wertung und deine Kommentare dazu? 3,5 Sterne. Und einer der Gründe, weshalb das so ein sicherer Kampf war und weshalb auch vorher bei dem Stuhlkampf so wenig wirklich jetzt ungeschützte Stuhlschläge stattgefunden haben, waren ja wohl auch die Ergebnisse in dieser Untersuchung von dem Test. Da hat man ja wohl tatsächlich irgendwie das Gehirn untersucht, nachdem er gestorben ist. Und da sind ja die Ergebnisse wohl jetzt vor kurzem veröffentlicht worden. Und dann hieß es ja wirklich, dass sein Tod dadurch mit ausgelöst worden ist, dass er halt relativ viel einstecken musste im Kopf. So, das stimmt, die Stuhlschläge, die sahen aber ja auch jetzt gar nicht so schlimm aus, fand ich eigentlich. Aber es hätte trotzdem zum Beispiel viel mehr Tische in kaputt gehen können und durch tollere Aktionen. Es fehlte dem Ganzen einfach. Es war TLC, der hätte dieses TLC-Konzept, dieses Gimmick halt einfach voll mit in den Pay-Per-View gepackt werden müssen, dass da total viel mit passiert. Aber es gab ja irgendwie, naja, da nicht so viele Aktionen mit. War nichts weiter Besonderes. Ich gebe dem Match auch 3,5 Sterne. Das ist auch das Problem, dass man das jetzt jedes Jahr machen wird. Eben. Also das wird dadurch eher noch normaler werden und nichts Besonderes mehr bleiben. Und genau wie wir das mit dem Hell in a Cell Pay-Per-View haben. Ich erinnere mich noch an die ersten beiden TLCs, ich glaube im zweiten war das, wo die dann diese Tischreihe mit, ich glaube, 3 Tischen übereinander und dann nochmal nebeneinander, sodass da insgesamt 6 Tische waren, wo dann Baba Ray, glaube ich, ist da durchgeflogen. Ja, sowas gibt's nicht mehr. Oder auch als wir Cena gegen Edge in der tollen Fehde als TLC hatten bei Unforgiven 2008, glaube ich. Oder, nee, 2007 war das, glaube ich, doch. Nee, oder 2006 sogar. Warte, ich habe hier die DVD. Nee, das war Unforgiven 2006, als es dann den FU von der Leiter durch die 3 aufgestapelten Tische gab. Genau. Da gab's nur das einzige Problem, dass der Ringrichter die Leiter festgehalten hat. Das störte mich nicht. Mich wohl. Mich nicht. Mich wohl. Mich nicht. Okay. Lady Gaga, von der habe ich noch... das sehe ich jetzt auch gerade. The Fame Monster, das gibt's bei Amazon für 4,99 als Download, habe ich letztens entdeckt. Ist nicht teuer. Aber ich weiß nicht, was es für Musik macht. Das knistert sehr an deinem Hörer, Thomas. Was tust du da wieder? Ich mache gar nichts. Ich höre das Knistern aber auch. Das muss aber nicht bei mir liegen. Okay. Ja, das Tippspiel ging 6-3 für Thomas aus. Das, damit hast du von 7 Matches. Ja, damit hast du von. Ja, ganz ruhig, Thomas. Damit hast du von 7 Matches 6 richtig getippt. Das ist eine ziemlich gute Leistung, das muss ich auch zugestehen. Der Sieger, der Sieger, der Sieger. An dieser Stelle habe ich einen Vorschlag. Wir können noch nächstes Jahr mal. Dann mal alle Tippspiele dann da zusammenzählen von dem Jahr und dann mal gucken, wer Tippspielkönig am Ende des Jahres wird. Eine vernichtende Niederlage für dich. Und ich habe auch ein neues Tippspielsystem für das nächste Jahr, das werde ich jetzt noch nicht vorstellen, das werden wir dann beim Royal Rumble machen. Ein ist ja schwierig zu tippen. Ein etwas schwierigeres Tippspielsystem. Ja, ein etwas schwierigeres Tippspielsystem, was aber da auch interessanter ist. So, Thomas, mein Match of the Night, das habe ich schon gesagt, war Christian gegen Shelton, deins war so. Vielleicht gewinnt ja sogar Randy Orton den Royal Rumble. Ich glaube, da werden wir heute noch nicht drüber sprechen müssen. Aber ist ja bald soweit. Ja, ein bisschen dauert das noch, da haben wir noch genug Zeit. So, Thomas, deine Endmeinung und dein Daumen zu dieser Veranstaltung. Ich würde, obwohl es war jetzt nichts Herausragendes bei dem Pay-Per-View, aber es war auch kein wirklich schlechter Kampf. Also es haben alle Kämpfe bis auf den Frauenkampf von mir über 3 Sterne bekommen, also 3 oder über 3 Sterne. Und von daher würde ich knapp den Daumen nach oben geben. Also ich fand es nicht so schlecht wie du. Ich gebe den Daumen zur Seite. Es stören mich 3 Dinge an diesem Pay-Per-View, die kann ich aufzählen. Wenn diese 3 Dinge nicht gewesen wären, dann hätte der auch von mir einen Daumen nach oben. Erstens, beim ganzen Pay-Per-View sind mir viele Sachen zu schief gegangen. Wäre das nicht gewesen, dann wäre das schon mal mehr besser gewesen. Ja. Zweitens, es hätten 1, 2, 3 mehr Tische zerbrechen müssen. Ich finde, bei so einem Gimmick-Pay-Per-View muss das auch wirklich dann eingesetzt werden. Ja. Und drittens, das Ende mit dem Neubeginn vom World Heavyweight Championship Match. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und in Klammern setze ich vielleicht noch, dass ich, dass ich McIntyre, Sheamus, vor allem McIntyre vielleicht zu früh fand, aber das war jetzt nicht unbedingt störend zu dem Pay-Per-View. Diese 3 Punkte, also wenn die nicht gewesen wären, hätte das auch einen Daumen nach oben von mir bekommen. So gibt es den Daumen zur Seite. Trotzdem kann ich den Pay-Per-View durchaus empfehlen. Den kann man sich angucken. Man wird unterhalten. Ja. Guck mal, ACDC Black Eyes Tour. Ja, das ist auch cool, ne? Die sind ja auch in Hannover, aber leider mitten in der Woche. Mhm. Auf dem Messegelände und da gehen, glaube ich, 70 oder 80.000 hin und du musst trotzdem 80 Euro bezahlen. Also 80 Euro, dass du da mitten auf dem Gelände irgendwo zwischen 70.000 anderen Leuten stehst. Da kann ich ja mal Papa hinschicken, der wird sich freuen. Das war mir zu teuer. Ja. Das war TLC 2009. Ja. Und wir kommen weiter. Ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass jetzt TLC und dann noch dieser, ich weiß nicht, diesen mit den Submissions macht man wohl nicht mehr. Ich weiß es nicht. Und dann aber No Way Out. Mit Wobei das mit den Submission störte mich gar nicht mehr so stark. Quasi diese Gimmick-Matches jetzt fest in Jahr plant. Das Wobei das bei dem Submission-Match bei Breaking Point war das, glaube ich, ja. Das fand ich gar nicht so schlimm, das fand ich eigentlich... Das macht man nicht mehr, ne? Ich weiß es nicht, das fand ich aber gar nicht so schlimm, und das können sie von mir sogar nochmal machen. Was mich noch störte, war Bragging Rights mit diesem Eulen Raw gegen SmackDown, das fand ich gar nicht gut, vor allem war der Pay-Per-View an sich auch nicht gut. Ja, aber das Spiel soll ja gut sein, ne? Ich hab's nicht mehr, ich hab's verkauft. Hast du schon wieder verkauft? Ja, ich hatte das sehr früh wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, dass ich da jetzt nicht mehr zukomme. Ich habe aber einige Download-Spiele jetzt auf der PlayStation 3. Ich habe mich im PlayStation Store angemeldet und das kann ich nur sehr empfehlen. Die sind nicht so teuer. Da gibt es für sehr geringe Preise sehr gute Sachen. Zum Beispiel gibt es da PlayStation 1 Klassiker, zum Beispiel Crash Team Racing. Das habe ich früher mit Opa immer ganz viel gespielt. Das gibt es da für 2,99. Das kann man sich dann auch auf die PSP packen und das ist wirklich toll. Vor allem, das hat dann selbst für mich mit meinen 14 Jahren schon nostalgischen Wert, weil ich diese ganzen Fahrten und Rennen von früher noch kenne, das dann nochmal zu spielen. Das ist fantastisch. Ja, ich habe ja neulich mal wieder nach langer, langer Zeit, ich glaube, ich habe fast 2 Jahre nicht gespielt, meine PSP wieder aufgeladen. Und ich bin jetzt wieder im Lumines-Fieber. Das ist sehr gut, das habe ich ja früher auch dann mal durchgespielt, das macht wirklich Spaß. Ja, also ich werde die wahrscheinlich auch mitbringen, weil das, wenn ich nach M komme, weil das Ladegerät ja dasselbe Ladegerät ist wie für mein E-Book-Reader. Und dann passt das alles ganz gut zusammen. Und dann werden wir mal ein kleines Live-Lumines-Turnier spielen. Ja. Während wir aufnehmen. Oh ja, das macht natürlich Spaß mit Ton an. Andere kommentiert. Das kann ich eigentlich schon mal anfangen, dass ich ein bisschen wieder in Übung komme. Ja, Thomas, ich habe noch eine Frage. Welche Stufe sollen wir denn spielen? Spielen wir mal Stufe S, ne? Ja, das ist mir jetzt egal. Das weiß ich auch gar nicht mehr so genau. Thomas, kannst du mir mal sagen, was du so an Spielen hast? Hast du noch Ridge Racer auf der PSP? Ridge Racer habe ich, glaube ich, noch, ja. Mhm. Vieles habe ich verkauft, aber das habe ich noch, ja. Was hast du denn noch so auf der PSP? Kannst du mir da mal... Lumines, Gunpei, Oh. Ja? Was denn? Ich glaube, Loco Roco 1 habe ich noch. Obwohl, das müsste ich ja nicht mal verkaufen, das spiele ich sowieso nicht mehr. Das habe ich gar nicht mehr, das habe ich mehr oder weniger getauscht. Dann habe ich noch dieses Flipperspiel, Gottlieb Pinball Classic. Mhm. Dann habe ich noch Mercury Meltdown, obwohl das nicht so gut. Ne. Das ist sehr schwierig. Was habe ich denn noch? Da muss ich mal gucken. Oh ja, jetzt werden die Plätze vergeben. Ich weiß zwar schon, wer gewinnt, aber ich gucke natürlich auch nochmal. Dann habe ich noch irgend so ein Sudoku-Spiel. Mhm. Und das war's, glaube ich, dann schon. Dann werde ich mal gucken, ob ich mir mal entweder das Ridge Racer oder das Gunpei vielleicht mal holen werde. Und dann können wir dann, wenn wir im März zu dem Konzert fahren, können wir dann ja im Zug nochmal schön gegeneinander spielen. Vielleicht ja auch schon zu Weihnachten. Hast du denn noch eine PSP? Nein. Die hast du verkauft. Ja, die habe ich mal verkauft. Also, dann spielen wir auf meiner PSP quasi. Ja, mal sehen. Dann hol dir doch Lumines. Gibt es Lumines? Hm? Gibt es Lumines in dem Shop? Dann hol dir das doch. Ja, mal sehen. Muss ich mal gucken. Weil Lumines ist super. Das ist das letzte Spiel aller Zeiten. So, wir kommen jetzt zu den Raw Slammy Awards vom 14.12. 3 Stunden Pay-Per-View und direkt danach 3 Stunden Raw. War eine gute Idee. Auch eine tolle Sache. Ja, es beginnt direkt mit dem ersten Slammy und wir haben ja Dennis Miller als Gasthost und der hat wohl nicht so positiv da gestanden. So, was man jetzt so an Sachen liest, da Vince McMahon war wohl nicht so überzeugt von, der kam wohl zu spät und wollte dann die Comedy-Dinge von Vince McMahon noch nicht annehmen, hat dann seine eigene Sachen geschrieben. Und diese politischen Comedy-Segmente, die sind bei dem Publikum, wie man merkte, auch nicht so gut angekommen. Das kann man wohl laut sagen. Also eigentlich ein super Komiker, aber das passt halt zu der Sendung nicht. So, wer gewinnt denn jetzt? Jetzt muss ich ja mal auf Pause. Ich weiß ja, wer gewinnt. Ich könnte es dir jetzt auch verraten. Ich weiß es noch nicht. Wer ist denn der Dicke da mit dem Glitz? Ach, der singt auch mal so schön. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Also viele habe ich gar nicht gesehen. Ich hoffe ja, dass dieses Mädchen da aus Niedersachsen gewinnt, aber vielleicht gewinnt ja auch, obwohl die Blinde nicht so gut gesungen, fand ich. Und dieses Imagine von dem Mädchen war auch nicht perfekt gesungen. Ach, du liegst weit daneben, du. Also als ich das heute Morgen auf Sterne gelesen habe, dachte ich, oh Gott, wann Mist. Haben sie wahrscheinlich diese komischen Ich wäre ja für den Dicken gewesen. Den Dicken habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Doch, der kann ganz toll singen. Aber Dicke sind immer gut. Ja. Lass dich überraschen. So, es beginnt dann auch direkt mit dem ersten Slammy, und zwar Tag Team of the Year. Man hätte mit DX gerechnet, aber es wurden Jerry Show. Bin ich auch gerechtfertigt. Ich auch. Waren wirklich das Jahr über das beste Tag Team. Ja. Und ich fand es auch gut, dass sie es auf diese Art und Weise gelöst haben, weil Jericho wirklich die besten Promos macht, weil sie ihn aber wohl nicht zweimal hintereinander zum Superstar des Jahres wählen wollten, fand ich das gut gelöst, dass sie ihm zumindest den Tag Team Preis gegeben haben. Dann kamen William Regal, Vladimir Kosov und Ezekiel Jackson und meinten dann, Regal meinte dann, ja, Christian hatte jetzt Zeit, sich zwei Partner zu suchen. Und Christian kommt dann und hat sich zwei Partner gesucht, die One Night Only wieder zusammen sind, Kane und The Great Khali. Und Christian, Kane und Great Khali besiegen dann Regal, Kosov und Ezekiel Jackson nach 2,5 Minuten, 1,5 Sterne von mir. Ist schon ein bisschen komisch, ne, dass ausgerechnet bei Raw jetzt diese ECW-Geschichten kamen. Ja, es war halt eine 3-Stunden-Run, ne? Irgendwie musste man das alles füllen. Kali, zwei Smackdown-Wrestler, ist schon noch ein bisschen seltsam. Ja. Es wurde gewählt, der Breakout Star of the Year. Furchtbares Match übrigens. Furchtbares Match. Ja, 1,5 Sterne, das sagt alles. Ja. Breakout Star of the Year wurde natürlich der neue WWE-Champion Sheamus. Ja, das fand ich gut. Ja. Du bist echt sehr müde. Der hat auch ein gutes Promo rein. Hier, guck mal, da ist der Mensch mit der Mundharmonika. Michael Hirte. Das ist auch so ein schrecklicher Typ. Das ist furchtbare Musik auch. Ja. Erstaunlich, dass sich das so gut verkauft. Ich finde das sehr interessant, dass bei Supertalent dieses Jahr gar kein Sänger, jetzt habe ich das ja verraten, gar kein Sänger gewonnen hat. Weil irgendwie muss man das ja auch alles vermarkten. Ne? Man kann da jetzt ja gar keine CD in den Laden stellen. Und ich bin ehrlich gesagt, wenn aber ich... Aber wer jetzt gewinnt, ich weiß es ja noch. Bei dem Act... Weiß nicht, eine DVD von dem rausbringen, ich weiß nicht, wer guckt sich denn sowas so lange an? Du vielleicht, wenn du das zu Weihnachten von mir geschenkt bekommst. Nee, also ich glaube, das würde ich dann direkt wieder verkaufen. Ja, das wäre ja nicht so nett. Ich glaube, das würde ich dann aber wirklich machen. Das wäre aber nicht so nett. Es folgte Cody Rhodes gegen Kofi Kingston. Kofi Kingston hat nach nur einer Minute durch Disqualification gewonnen, weil Ted DiBiase mit rauskam, 1,5 Stern. Dann kam Dennis Miller und hat das Ganze zu einem Tag-Team-Match umgebaut. Legacy traf auf Kofi Kingston und Evan Bourne. Legacy gewann dank dem Crossroads nach 3 Minuten 9, 2,5 Sterne von mir. Ja, also ich kann das gar nicht beurteilen, weil die Kämpfe bei Raw, die waren alle so kurz. Man hatte wirklich den Eindruck, dass diesmal nicht die Segmente dazu waren, von einem Match zum nächsten überzuleiten, sondern dass die Matches wirklich dazu da waren, von einem Segment zum nächsten überzuleiten. Und das fand ich ziemlich furchtbar. Ja. Also ich kann die Matches gar nicht beurteilen, weil die alle so kurz waren. Ich habe am Ende noch eine kurze Statistik, die ganz interessant ist. Die werde ich dann nochmal sagen. Ja. So, Shocker of the Year. Und den Slammy hat bekommen CM Punk dafür, dass er Jeff Hardy aus der WWE geschickt hat. Also ganz interessant, Jeff Hardy wurde an diesem Abend des Öfteren erwähnt. Ja. Na ja, gut, die wollen halt die DVD von ihm auch verkaufen, ne? Deshalb wahrscheinlich. Das ist richtig. Und man hat jetzt auch das aus... Das ist ja quasi die Weihnachts-DVD von der WWE. Aus so einem Spot für die Tribute to the Troops Show, die ja jetzt übrigens auch lief. Hast du die gesehen? Nee, bisher noch nicht. Vielleicht gucke ich mir die auch noch an. Ich habe SmackDown bisher auch noch nicht gesehen. SmackDown gucke ich mir nicht an, da habe ich die Spoiler gelesen. Das hat mir gereicht. Ja. Da war nur ein Match, was mich interessiert hätte, und da habe ich gesagt, für einen Match lade ich das nicht runter. Tja. Nehme ich das nicht auf. Ja, ich weiß wohl. Wir nehmen uns das hier auf und packen uns das dann auf DVD. Genau. Ja, das nächste Match, und da habe ich mich dann drauf gefreut, war ein Tournament-Match. Es wurde dieses Mal der Superstar of the Year durch ein Tournament mit zwei Matches und dann halt noch einem Final-Match gekrönt. An sich fand auch ich albern, das... Ne? Ja, es ging... Es also entweder war, weiß man, wer der Superstar ist, oder man weiß es nicht, aber dafür jetzt noch ein Turnier zu machen... Das hat mich doch stark an TNA erinnert. Das stimmt, aber die Matches an sich, die da angekündigt waren, fand ich gut, deshalb freute ich mich doch ein bisschen drauf. CM Punk gegen John Cena. John Cena gewann nach nur 1 Minute 41, nachdem CM Punk ganz klar im STF aufgab. Und ich dachte, Bullshit, ja, und gebe dem Match einen Stern. Ja, das war schon schlimm, ne? Finde ich auch ein bisschen bitter, dass nur weil CM Punk sich nicht standesgemäß angezogen hatte, und der Undertaker sich darüber aufgeregt hat, dass CM Punk deshalb so nach unten geschubst wird jetzt. Finde ich auch lächerlich, auch von Seiten Undertakers. Ja, muss ich auch sagen. bisschen kindisch auch. Ja, das stimmt. Ich bin sowieso nicht der größte Undertaker-Fan. Ich gucke mir den live zwar gerne an, aber naja. Ich finde, ich sehe den als guten Wrestler, aber ich bin selbst nicht der größte Fan von ihm. Das Gimmick und die Matches finde ich okay, auch wenn er technisch nicht der Beste ist, aber er hat sich ganz schön verbessert über die Jahre. Ja. Sind die da jetzt auch immer nicht so weit mit der Entscheidung? Das ist ja schlimm. Der Dicke und die Artisten. Zwischen denen scheint sich und... Na, da kommen noch ein paar, du. Was war die denn? Das war die Panflöte, ne? Nee, das war die, die so chormäßig gesungen, in der Opern gesungen hat. Ja, das ist die Panflöte da jetzt. Ja. Die kenne ich nicht. Die letzte jetzt hier, die habe ich nicht gesehen. Und das ist ja hier der Sohn von dem Mörder. Ja. Einer müsste da noch fehlen. Das Mädchen ist schon raus. Ist ja schade. Ja. So, und dann gibt es das Match of the Year und das ist natürlich... von Triple H vergeben, ganz klar Shawn Michaels gegen Undertaker von WrestleMania 25. Das Beste an diesem Abend, das einzig Interessante kommt aber noch, denn Shawn Michaels in seinem DX-Outfit wird dann auf einmal ganz ernst und meint, Undertaker, dieses Jahr ein One More Time at WrestleMania, diesmal werde ich dich schlagen. Er fordert Undertaker zum Rückmatch bei WrestleMania 26 in Arizona. Und ob es dabei auch vielleicht um den Titel geht? Das weiß ich nicht. Oder ob Undertaker den Titel jetzt beim Royal Rumble verliert und dann, weil er den eigentlich nicht braucht und dann wieder ein normales Match bei WrestleMania ist. Würde reichen. Ja, würde ich auch so sehen. Ob es jetzt nochmal so gut wird, bezweifle ich. Aber dann müsste ich jetzt einen Spoiler sagen, wenn ich jetzt sage, wer den Titel gewinnen könnte. Ja, machen wir ruhig. Und zwar ist der nächste Gegner vom Undertaker wegen des, um den Titel Rey Mysterio. Ja. Der hat bei SmackDown einen Kampf gegen Batista gewonnen und das war irgendwie. Achso, ne, das weiß ich wohl. Das hatte ich wohl gelesen. Das stimmt. Das gibt's dann ja in der nächsten Woche bei SmackDown, bei der Weihnachtsausgabe. Ach, das gibt's dann schon, das Match? Aber ich dachte, das hätten sie für ein Pay-Per-View dann aufgespielt. Ja, der Kerl mit dem Hund ist auch noch drin. Was hat der denn gemacht? Das habe ich auch nicht gesehen. Ja, der hat so ein Dressurzeug mit dem Hund gemacht. Ja, auch nicht gut. Nee. Ah, dann kannst du mich wohl verstehen, du. Gemacht? Ja, der hat so toll gesungen. Also. So richtig spaßig, so wie man gar nicht denkt, dass der singen könnte. So richtig schön. Guck dir das mal bei YouTube an. Nee, ich guck dir das an. So, ziehen die das jetzt noch eine Stunde hin, bis sie da ihre... Ja, ich weiß gar nicht, was da passiert. Da kommt ja, Bauer sucht Frau, dauert ja noch fast eine Stunde. Ja, ich weiß gar nicht, was da jetzt passiert. Die stehen da jetzt ja nur und dann zeigen die da andauernd Leute aus dem Publikum. Ja. Naja. Es folgt das nächste Match zu diesem Superstar of the Year Tournament. Undertaker gegen Randy Orton. Randy Orton gewinnt nach 3 Minuten 18 durch einen 10-Count. Ein Stern. Wieder total lächerlich. Ach, es gab nämlich ein RKO draußen. Legacy kam, glaube ich, auch noch irgendwie. Weiß ich nicht mehr genau. Und das soll das Turnier zum Superstar des Jahres sein. Also das finde ich schwach. Guest Host of the Year ist Bob Barker, mit einer Videobotschaft bedankt er sich dann. Und dann gibt das es noch. Ja. Wobei ich hätte mir ja Seth Green gewünscht. Nee, ich fand das gut. Ja, ich fand Seth Green aber am besten als Guest Host. Nee, Bob Barker war besser. Nein. So, dann gab es die Vermutung, die These wurde aufgestellt, Bret Hart als Guest Host irgendwann mal. Und Bret Hart hat jetzt ja auch einen Vertrag unterschrieben, genau für die Zeit der Road to WrestleMania, bis WrestleMania vom Anfang des Jahres, bis dann WrestleMania steht er der WWE also zur Verfügung. Und es gibt jetzt auch so, Glaubst du wirklich, dass es zum Kampf zwischen Bret Hart und Vince McMahon bei WrestleMania kommt? Ja, da wollte ich zukommen, also höchstwahrscheinlich wird er dann ja bei dem Head-to-Head gegen TNA, wo TNA dann mit Hogan kommt, wird Bret Hart dann ja kommen, als Gasthost oder irgendeine solche Rolle. Und dann gibt es ja die Gerüchte, weil Vince McMahon bei dem Roddy Piper Sache im Madison Square Garden ja meinte, dass er zurücktritt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da dann irgendwas passiert bei WrestleMania mit. Vielleicht auch wieder irgendwie, wie das bei Mr. McMahon und Donald Trump gemacht wurde mit anderen Wrestlern, die dann für die beide kämpfen oder irgendwie so. Ja, ich hätte zum Beispiel... Ich fände das sehr interessant. Bret Hart als Manager für die Hart Foundation vielleicht kommt. Weil das würde ja, und Vince McMahon kommt dann mit DX. Nein, Shawn Michaels und Triple H müssen natürlich bei WrestleMania gegeneinander kämpfen. Ja. Nee, das geht ja nicht, weil Shawn Michaels kämpft ja gegen Undertaker. Das stimmt, das ist, Triple H hat noch keinen Gegner. Nee. Naja. Vielleicht muss er ja gegen Sheamus kämpfen. Mal sehen. Also, WrestleMania 26, ich freue mich schon drauf. Ich muss sagen, es ist alles sehr interessant, was es da jetzt um Gerüchte gibt. Es ist alles sehr, ist nicht verkehrt. Am besten wäre natürlich, wenn The Rock dann wirklich auch nach den Gerüchten noch wirklich wiederkommt und dann gibt's bei WrestleMania den Kassenschlager The Rock gegen Bret Hart. Nee, das machen sie, glaube ich, nicht. Nee, machen sie nicht, aber das wäre es natürlich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Bret Hart wirklich überhaupt zurück in den Ring kommt, weil eigentlich aufgrund seiner Verletzung darf er ja gar nicht. Naja, den Ring muss er auch gar nicht. Er hat auf jeden Fall einen Vertrag bis WrestleMania, also vor allem auch, wenn er nur auftritt, irgendwie so, ist das natürlich schon sehr schön. Ja. Hat der Kerl mit dem Feuer jetzt gewonnen oder nicht? Wer? Wahrscheinlich er nicht, ne? Welcher Kerl? Mit dem? Mit dem Feuer. Nee, der hat nicht gewonnen. Unified Tag Team Championship Match. Jericho hatte ihr Rückmatch, da gebucht an diesem Abend. Gegen die Ex das Ganze... Aber was machst du da? Vanessa Calcagno, große Stimme. Junge, was? Stell den Ton mal aus. Hab ich gerade gemacht. Ja. Okay, Unified Tag Team Match. Die Ex erlauben sich einen Spaß mit dem Ringrichter, schubsen ihn so ein bisschen hin und her. Nach 27 Sekunden gibt es eine geplante Disqualifikation. Jericho haben gewonnen, aber halt nur durch Disqualification. Das war das Rematch für Jericho. Schon wieder total lächerlich. Und dann kommen noch ein paar Wrestler. Der DX Army und die schicken Y2J dann aus der Arena raus. Lächerlich. Ja, sehr lächerlich. Also, das fand ich. Also dann beim TLC Pay-Per-View kommt Teddy Long wegen einem Loblo rein. Und wenn dann so ein Mist hier kommt, dann das interessiert bei dem Raw, beim Raw Office natürlich keinen Menschen, ne? Ja. Also, das war wirklich albern. Die Fans waren noch ziemlich verärgert, auch mit DX, weil die halt kein Match zu sehen bekommen haben. Das war nicht gut. Ja, das glaube ich wohl. Das ist ja auch so. Extreme Moment of the Year geht an Jeff Hardy für seinen Sprung mit seinem Rollsprung, mit seinem Dive von der Leiter durch das Kommentatorenpult von SummerSlam. Genau, und da kam Jeff Hardy sehr schönes Match. Ja, das da hatte ich ganze Zeit drauf gehofft. Ich hatte auch auf ganze Zeit, es gab da so Andeutungen ganze Zeit von Edge und Jeff Hardy. Ich hatte mir dachte ganze Zeit, jetzt endlich, bitte, bitte, und dann kam da wieder doch nichts. Sehr fies gemacht. So, Matt Hardy hat den Preis entgegengenommen und dann? Wer kam da noch rein? Kalito hat ihn angegriffen. Ach ja. Dann war da Chris Masters noch und so. Dass es jetzt in der unteren Midcard irgendwie eine Fehde zwischen Kalito und Matt Hardy gibt. So, jetzt geht die Frau mit der Opernstimme. Jetzt geht die Frau mit der Opernstimme gerade ins Publikum, die ist also auch weg. Jetzt zieht sich das nur noch um eine halbe Stunde. So, es folgt ein Six-Man-Tag-Team-Match. The Miz, Zack Ryder und Drew McIntyre gegen John Morrison, Yoshi Tatsu und Mark Henry. An der Stelle fiel mir auf, dass John Morrison wieder sein tolles Shirt anhatte. Das heißt also, das ist wohl doch ein offizielles Shirt. Was mir aber trotzdem auffiel, dieses Original WWE-Real-Zeichen, was jetzt ja immer auf den T-Shirts ist, das habe ich da nicht gesehen. Also vielleicht ist das doch ein eigenes privates John Morrison T-Shirt. Ja, also ich habe im Publikum eigentlich das auch noch nicht gesehen. Oder hast du das schon mal gesehen im Publikum? Nee, ich denke mal, dass er das wirklich noch als einziger trägt. Hm. Was schade ist, ich hätte das gerne. Ja. Ja, John Morrison, Yoshi Tatsu und Mark Henry bis. Im April, wenn die hier im April auf Tour sind. Bringst du mir dann eins mit? Nee. Oh. Tja, John Morrison, Yoshi Tatsu, Mark Henry. Besiegen Miss Zack Ryder, Drew McIntyre nach 2 Minuten 8 und 2 Sterne. Ja, da kann ich mich gar nicht erinnern. Deshalb gebe ich immer einen Stern. Ja. So, in einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In einem 7 gegen 7 Dieben-Match. Ja, 5. Ja, in einem 7 gegen 7 Dieven. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch. Hä? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch. Bella Twins sind 2. Ja. Also, Mickey James, Melina, Kelly, Maria, Gail Kim und die Bella Twins besiegen Michelle McCool, Layla, Rosa Mendez, Natalia Neidhart, Beth Phoenix, Maurice und Alicia Fox nach 1 Minute 16. Es waren aus jedem Team nur eine Diva im Ring aktiv. Ein halber Stern, dann wird gleich die Diva of the Year gekrönt. Das ist Maria, die wird dann, die kommt da dann nach vorne, Batze unterbricht die dann mit seinem netten pinken T-Shirt. Und ja. Es geht hier um mich, hat er gesagt. Und nur um mich. Hat er auch gesungen, der Kerl? Wer, Batista? Nee, der Kerl, der da jetzt, dieser Junge, der da im Fernsehen sitzt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Sohn ist von dieser euren komischen Opernfrau. Nee, ich glaube, der hat bei der letzten Sendung irgendwas von den Jackson 5 gesungen. Die Frau oder er? Nee, der kleine Junge. Also. Oh, das zieht sich aber echt hin. So, der nächste Award wird vergeben. Oh, my moment of the year. Und es kommen Abraham Washington, oh. Tony Atlas und Big Dick Johnson raus. Und das ist fantastisch. Tony Atlas lacht ganze Zeit über Big Dick Johnson. Kannst du die Lache von Tony Atlas nachmachen? Nee, kann ich leider nicht. Abraham Washington ist total genervt. Aber der Kerl, der hinter uns saß in Hamburg, der konnte das. Ja, das stimmt, der konnte das sehr gut. Da dachte ich die ganze Zeit, oh, Tony Atlas ist auch hier. Und der Oh My Moment of the Year geht an Vintage Michael Cole. Der dann... Hat mich sicherlich gefreut. Ja, der... Der ist ja ausgeflippt. Es war das erste Mal im ganzen Jahr, dass Michael Cole richtig gut war. Ja, der geht mir so langsam nicht auf die Nerven. Der stört mich ehrlich gesagt so langsam gar nicht mehr. Ich finde das schon fast ein bisschen, dass die WWE ihn so veralbert immer. Das finde ich nicht gut. Also, so schlecht ist er nun auch wieder nicht, dass das jetzt nötig wäre. Der tut mir so langsam wirklich leid. Aber der ist zwar schlecht, aber dadurch, dass sie ihn quasi so dann fertig machen, wird er noch schlechter. Das stimmt. Er tut mir so langsam richtig leid. Ja. Es folgt der Main Event. Es wird jetzt hier... Michael Cole. Ja. Die Zeit von JR ist vorbei, hat er gesagt. Es ist die Zeit von Vintage Michael Cole. Ja. Es folgt der Main Event. So, jetzt werde ich mich mal auf die Couch legen, um ein bisschen zu schlafen. Ja. Randy Orton gegen John Cena. Es geht um den Superstar of the Year Award. Weckst du mich dann, wenn du soweit bist? Ja, das ist jetzt aber nicht nett, du. Ich leg mich mal kurz auf die... Ja. John Cena gewinnt und wird es Superstar of the Year. Naja. 9 Minuten, Thomas. Deine Meinung zu diesem Main Event und deine Wertung? Der Kampf selber war besser, als ich erwartet habe. Das Ende hat mir nicht ganz hundertprozentig gefallen, obwohl die Nierfalls waren ganz gut. Also insgesamt war das schon ein akzeptabler Main Event und dass John Cena gewinnt, fand ich okay. Also Randy Orton, das hätte nicht sein müssen. Ja, genau. 3 Sterne, mein Match of the Match of the Night, komischerweise. Andere richtige Matches gab's ja auch gar nicht. Ja, komischerweise kann man nicht sagen. Das war schon von dem Abend her das beste Match. Ja. Und auch mit Abstand. Ich meinte das so wie überraschenderweise. Ja. Ja, und dann kommt meine kleine Statistik noch. Die Raw-Ausgabe bekommt übrigens gerade noch den Daumen zur Seite, weil ich mich noch einigermaßen unterhalten fühlte. Möglichst Daumen nach unten. Ich fühlte mich unterhalten und ich konnte mich teilweise aufregen. Das fand ich dann wieder ganz gut. Und als ich dann wieder an Tony Atlas denken musste, dachte ich, so einer Raw kann ich auch nicht den Daumen nach unten nehmen. Das geht einfach nicht. So, ich habe hier jetzt ein bisschen Statistik. Ich habe zum ersten Mal auf die Raw wirklich in ziemlichen Zeitabstand geguckt. Also ich habe am Dienstag die erste Stunde geguckt und die zweite Stunde habe ich dann erst am Freitag geguckt. Normalerweise, wenn mich eine Raw interessiert, dann gucke ich die gleich, sobald ich die habe, auch in einem Rutsch durch. Ich habe die Raw an einem Tag geguckt. Habe ich nicht gemacht. Mensch, da stehen immer noch so viele Leute. So, es gab beim TLC Pay-Per-View insgesamt alle Matches zusammengerechnet eine gesamte Matchdauer von 101 Minuten und 20 Sekunden. Das ist sehr viel. Normalerweise gibt es so um 80 Minuten. Ja, das ist eine gute Zeit. Und jetzt kommt's. 3 Stunden Raw. Es gab eine insgesamte Matchdauer von 24 Minuten und 29 Sekunden. Unglaublich, oder? Ja, das ist wirklich unglaublich. Das bei TNA ist es ja noch schlimmer. Ja, bei TNA ist es normalerweise auch so um die Zeit, wobei TNA ja auch nicht jederzeit 3 Stunden Special macht. Das heißt, bei anderthalb Stunden geht das ja gerade noch. Aber das war jetzt ja auch nur eine 3-Stunden-Raw, ne? Was atmosphärisch noch ganz schön war, war immer diese Einleitung immer wieder zu Please welcome back to the WWE Slammy Awards 2009. Ja. Wir kommen zu ECW vom 15.12.2009. Denn das habe ich auch gesehen. Thomas, bist du noch da? Nein, anscheinend nicht. Doch, klar bin ich da. Okay, dann bist du doch noch da. Ja, ECW, es beginnt mit dem... Ich habe gerade noch ein bisschen geschlafen. ECW habe ich aber nicht geguckt. Ich kann ja jetzt einmal hier schnell durchleiten. Hurricane... ECW soll ziemlich furchtbar gewesen sein, habe ich gehört. Ja, ich sag da was um. Hurricane trifft auf The Ripper. Das ist jetzt ja der Paul Burchill mit der lächerlichen Maske. Wenn The Ripper verliert, dann muss er die ECW für immer verlassen. Ja, und The Ripper hat verloren. Ihm wurde die Maske runtergerissen und dann gab es diesen Kick von Hurricane. Wie heißt denn der nochmal? Ja, weißt du auch nicht. 3 Minuten 58, Hurricane hat gewonnen. 2 3/4 Sterne. Es gab eine neue Ausgabe der Abraham Washington Show zusammen mit Maria als Special Guest und ich muss sagen, das war fantastisch. Das war das Beste aus Raw und SmackDown. Weil Tony Atlas hier wieder andauernd gelacht hat und Maria sich als Slammy-Gewinnerin hier so ein bisschen mit Tony Atlas zusammengetan hat und ein bisschen Witze gerissen hat. Das war fantastisch. Möchtest du da noch was zu sagen, Thomas? Ich habe die Angst, dass du mir jetzt hier wirklich live einschläfst. Ja, es ist wohl schon passiert. Dann gibt es ein neues Konzept, was von Tiffany vorgestellt wurde. Ich mache das jetzt wie bei Ringzeit Folge 1. Ich werde jetzt so ganz alleine sprechen. Und zwar werden jetzt aktuelle ECW-Stars auf alte ECW-Champions treffen. Nee, auf alte ECW-Champions gar nicht mal. Auf alte ECW-Leute. Nee, es ist doch so. Es werden aktuelle Stars auf alte ECW-Champions, die jetzt in anderen Brands sind, treffen. Und das Ganze nennt sich dann Homecoming und es gibt das erste Homecoming-Qualifying. Ezekiel Jackson besiegt Wladimir Kozlov nach 1 Minute 34 einen Stern. Und zwar war der William Regal erst hinter Wladimir Kozlov, hat dem Kozlov dann am Ende die Beine weggezogen, sodass Ezekiel Jackson gewinnen konnte und er mit Ezekiel Jackson wegging, einen Stern. Im dritten Match gab es 4 Leute, die mir nichts sagen. Trent Barretta und Kalen Croft besiegten Julio Cruz und George Rias. Nach 1 Minute 56, 1,5 Stern, da kann ich nicht viel zu sagen. Da werden halt neue Leute aufgebaut. Und dann gab es auch schon den Main Event, das war wirklich wieder ein Homecoming Qualifying Match. Kane besiegte Zack Ryder nach 3 Minuten 49 und 2,5 Sterne bekommt das Ganze von mir. Match of the Night war, wie auch schon beim TLC Pay-Per-View, der Opener Hurricane gegen The Ripper. Den Daumen gibt's wieder zur Seite. Ich wurde unterhalten. Trotzdem war es nicht so der Wahnsinn. Und die gesamte Matchdauer dieser ECW-Ausgabe beträgt 11 Minuten und 17 Sekunden. Thomas, sage etwas, sonst liege ich auf. Dann hast du Pech gehabt. Oder ich. Man weiß es nicht so genau. Thomas? Da ist er wieder. Bist du noch da? Ja, ich war mal kurz eingeschlafen. Achso, wirklich? Ehrlich? Das zieht sich ja so lange hin. Wer ist denn jetzt der Superstar geworden? Das habe ich jetzt verpasst. Der Kerl mit dem Hund. Ach du Schande, habe ich gar nicht gesehen. hast du gehört? Mein ECW-Review? Wird der Hund jetzt verkauft? Ja klar. Der wird jetzt bei eBay versteigert. Ach, für einen guten Zweck. Thomas, ECW war wohl nicht so gut. Ja, hattest du mir zugehört? Ja. Naja, sagt man dann. Ja, SmackDown habe ich nicht gesehen, da kann ich jetzt nichts Ausführliches zu sagen, außer dass es wohl auch nicht so fantastisch war und dass es im Main Event Batista gegen Rey Mysterio war. Rey Mysterio hat wohl durch irgendeinen Einroller gewonnen und trifft damit in der nächsten SmackDown-Ausgabe einer Weihnachtssendung auf The Undertaker. Ja, das war das. Das war eigentlich auch schon das Wichtige der SmackDown-Ausgabe. Ne, Thomas? Ja. Was kommt denn jetzt als nächstes? Bauer sucht Frau? Ich glaube schon. Oder kommt dazwischen noch was? Nee, ich glaube nicht. So, von Günther Kaufmanns Wikipedia-Artikel wechsle ich jetzt gerade mal zu Wrestling Revolution, um die TNA Final Resolution Card aufzupacken. Genau, Final Resolution müssen wir noch tippen. Das sieht ja eigentlich ganz vielversprechend aus. Wir könnten ja auch mal wieder ein Pay-Per-View zusammen gucken. Wir können uns ja am Mittwoch Final Resolution angucken. Vorher komme ich da, glaube ich, eh nicht zu. Ja, ich aber ja. Ja, wann denn? Du musst doch Montag, Dienstag auch zur Schule. Ja, aber in der Schule passiert momentan nicht mehr so viel. Also montags habe ich zwar nachmittags, aber dienstags habe ich 3-4 Stunden. Muss ich mal gucken. Vielleicht machen wir das. Wobei wir müssen am Mittwoch natürlich auch aufnehmen, ne? Unseren ersten Teil von der Sounds, ne? Am Mittwoch müssen wir Sounds aufnehmen, ja. Den ersten Teil von den Plätzen 10 bis Platz 6. Ja. Gibt hier übrigens relativ viel auch so im Internet, diese Listen. Weil, es gab jetzt auch einen in der Emder Zeitung. Bitte? Es gab auch einen in der Emder Zeitung. Und was hat der gesagt? Ja, da war die Backspacer und die CD des Jahres ist mir leider entfallen, die kannte ich aber auch nicht. War das vielleicht die diese Meriwether Post von Animal Collective? Nee, die nicht. Die war aber auch dabei. Die war, glaube ich, auf 9 oder 8 oder so. Die sind fast jeder Liste dabei. Die ist auch ziemlich gut, aber schwierig. Also da muss man sich erst ein bisschen reinhören. Platz 2? Ja, wir leben noch. Und wem ist das denn? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist sogar die Band. Ja, wir leben noch. Das habe ich noch nie gehört. Naja, viele Sachen davon kannte ich auch gar nicht. Ja, der hat aber immer gute Sachen. Da muss man mal hinterher dann recherchieren. Ja, der hat aber auch viele Sachen, wo ich sage, nee, das ist unterbewertet, das ist totaler Quatsch. So, ich werde jetzt einmal meinen Stift und hier so holen und dann können wir den TNA Pay-Per-View tippen. Ja. Du, das Gottlieb Bender halt jetzt im Fernsehen. Was ist denn das jetzt eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas mit 17 stand am Titel. Ja, ich gehe mal auf den Teletext. Gottlieb Bender halt. Du kannst nicht immer 17 sein. Mit Gottlieb Bender halt. Na super. Ist super. So, wir tippen den TNA Pay-Per-View. Das letzte Mal, dass wir etwas in diesem Jahr tippen. Und wir tippen noch nach unserem alten Tippsystem und dem Royal Rumble. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob da vorne noch ein TNA Pay-Per-View kommt. Den tippen wir dann nach unserem neuen Tippspielsystem, das etwas schwieriger, aber auch interessanter ist. Es beginnt mit einem TNA Knockout Championship. ODB als aktuelle Champion trifft auf Terra. Das ist leicht. Ja, dann mach mal. Soll ich zuerst tippen? Ja. Terra gewinnt den Titel. Tippe ich auch. Viking, naja gut, ich hab ja jetzt bei WWE quasi alles bis auf einen Kampf richtig getippt. Ich hab ja wirklich von 7 Kämpfen 6 richtig. Das ist schon eine gute Quote. Naja. Wie viel hattest du denn eigentlich richtig? 8-Man, Tag Team, Elimination Match. Ich hab die Nase zu. Team 3D, Rhino und Jesse Neal gegen Matt Morgan, Hernandez, The Pope, D'Angelo, De Niro und Suicide. Ist das jetzt schon dieses Feast of Fire? Nein, das kommt jetzt als nächstes. Nee, das ist Elimination, ne? Das ist quasi, das ist wieder so ein albernes Survivor-Series nachgemacht. Aber das ist auch so, dass die ersten 5 Minuten muss, glaube ich, Hernandez alleine kämpfen, weil er irgendein Qualifikationsmatch verloren hat. Und dann 5 Minuten später kommen seine Teamkollegen, glaube ich, erst dazu. Lächerlich. Also sehr, sehr albern wieder. Und was tippst du? Wer ist bei Hernandez noch alles mit dabei? Matt Morgan, D'Angelo, De Niro und Suicide. Auf der anderen Seite Team 3D, Rhino und Jesse Neal. Achso, nee, du musst ja anfangen. Nee, du musst anfangen. Nee, ich habe ja gerade Terra schon erklärt. Das ist mir egal, du fängst an. Fang du mal an zu tippen. Okay, ich tippe auf das Team von Matt Morgan, Hernandez, The Pope, D'Angelo, De Niro und Suicide. Dann tippe ich mal auf 3D. Okay. Damit wir auch mal einen Unterschied haben. Feast of Fire Match mit Samoa Joe, Beer Money, Kevin Nash, TNA Global Champion Eric Young, Sheik Abdul-Bashir, Kiyoshi Homicide, Jay Lethal, Consequences Creed und Cody Dina. Heide Witz, da sind da viele Leute in dem Match. Ist das Heat verfeiert? Ja. Das haben sie ja diesmal zum Glück dann richtig gemacht. Weil diesmal werden gleich auf dem Pay-Per-View dann auch die Köpfkoffer geöffnet. Sodass man dann nicht wochenlang bei Impact noch warten muss, wer hat denn jetzt eigentlich was bekommen. Ja, also wenn das dann wirklich passiert, vielleicht gibt es dann ja noch irgendwas Besonderes. Eben. Also Suicide wird wohl, denke ich mal, den Fired-Koffer bekommen. Der war noch in dem Match drin. Lest nochmal vor. Ach, ja. Samoa Joe, Beer Money. Ja, stimmt. Samoa Joe, Beer Money, Kevin Nash, DNA Global Champion, Eric Young, Sheik Abdul-Bashir, Kiyoshi Homicide, Jay Lethal, Consequence, Creed und Cody Dina. Suicide ist in diesem Match nicht vorhanden. Oh. Nee, stimmt, der ist ja vorher bei dem Elimination-Kampf. Ja. Obwohl, das hätte gut gepasst, weil ich glaube, der hatte ja auch gesagt, dass er nicht TNA wieder verlassen will, den Kiserien. Deshalb hätte ich gedacht, den hätten sie ihm den Fired-Koffer geben können. Homicide bekommt den Fired-Koffer. Homicide? Ja, sag ich jetzt gerade mal so. Nee. Obwohl, ja doch, das kann ja sein. Der hat ja auch gesagt, ich will raus. Ja, den. Genau. Ja, den kenne ich auch. Nachmacher. Und den Titelkampf kriegt Samoa Joe. Das tippe ich auch. Tippe ich auch. Wird der Tag Team Kampf auch irgendwie ausgekämpft oder ist das? Weiß ich nicht, das steht hier nicht. Steht hier nicht. Okay, dann. Dann lassen wir das so. Dann sage ich, wer kriegt den X Division? Boah, hier gibt's so viel zu tippen, das kriege ich hier gar nicht in die Reihe geschrieben, du. Wer kriegt den X Division? Lest nochmal alle vor. Oh ja, Samoa Joe, Beer Money, Kevin Nash, TNA Global Champion Eric Young, Sheik Abdul-Bashir, Kiyoshi, Homicide, Jay Lethal, Consequences Creed und Cody Dina. Also ich weiß nicht, wer den X-Division bekommen soll. Das weiß ich auch nicht. Hm. Wollen wir den auslassen? Ich sag mal Cody Dina. Ich auch. So. TNA World Tag Team Championship, The British Invasion als Tag Team Champions treffen auf The Motor City Machine Guns und ich tippe und hoffe auf die Motor City Machine Guns. Ja, das tippe ich auch. Das hoffe ich vor allen Dingen auch. Weil die haben das wirklich verdient. Ja. Ich habe übrigens gestern, als ich bei dem Wrestling war, noch kurz auf den DVD-Tisch geguckt und habe festgestellt, im letzten Jahr, im Dezember, war Alex Shelley sogar hier in Hannover und hat da Manga 5 gekämpft. Aha. Alex Shelley gegen Doug Williams. Also beide, die jetzt auch in dem Tag-Team-Kampf gegeneinander bei TNA antreten. Schade, dass ich da im letzten Jahr, da war ich ja schon dann in M, da konnte ich mir das ja nicht angucken. Schade, dass ich das nicht gesehen habe. Tja, man kann nicht alles sehen. Wobei, gestern war auch sehr gut. Ja, das hatte ich auch so gelesen. Ja. Mick Foley und Abyss gegen Raven und Dr. Stevie. Ja, wer das sehen will. Kein Mensch. Eieieiei, da weiß ich gar nicht, auf wen ich da tippen soll. Ich tippe auf Foley und Abyss. Ich tippe auf Raven und Dr. Stevie. Yep. Ein Last-Man-Standing-Match besteht uns vor. Das wird bestimmt auch totaler Mist. Bob Lashley gegen Scott Steiner. Ja, Bobby Lashley hat ja jetzt, glaube ich, bei Strikeforce unterschrieben, oder? Keine Ahnung. Obwohl Bobby Lashley war ja bei Strikeforce, glaube ich, auch noch im Interview und hat da den 4. Januar beworben. Ich tippe mal, dass Bobby Lashley gewinnt. Ich auch. Ich glaube, so schnell ist er dann doch noch nicht von der Kamera weg. Dann steht uns ein 3 Degrees of Pain Match bevor. Thomas, ist das sowas wie 3 Stages of Hell? Ja. In gewisser Weise, aber nicht so spektakulär. Das ist ein Kampf, der spielt im Ring, nicht im Ring, im Käfig. Und der erste Fall ist, glaube ich, ein normaler Pinfall. Der zweite Fall ist, glaube ich, ein Submission-Match. Und beim dritten ist es dann Escape the Steel Cage, also aus dem Stahlkäfig entflüchten. Ich bedauere es übrigens sehr, dass es seit 2 Jahren bei den SmackDown vs. Raw-Spielen keinen 3 Stages of Hell mehr gibt. Kann man ja in gewisser Weise nachspielen, ne? Ja, aber es ist schöner, wenn man das dann direkt in einem machen kann und dann die ganze Zeit wieder einstellen muss. Aber ich glaube, das letzte 3 Stages of Hell war auch 2002, oder? Seitdem gab's. Nein, es gab einen Triple H gegen Randy Orton, das war dieses ganz schlechte. Ach ja, das war noch richtig, das hatte ich vergessen. Das gute 2002, das war ja Triple H gegen Shawn Michaels. Ja, es gab danach aber auch noch mal eins. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich jetzt auch gerade nicht, aber es gab noch mal irgendwo eins. Aber oft wird das auch nicht gemacht. Nee, das muss ich auch nicht. So, Kurt Engel gegen Desmond Wolf. Ich tippe mal auf Desmond Wolf. Dann tippe ich auf Kurt Engel. Hm. TNA World Heavyweight Championship AJ Styles gegen Daniels. Das wird bestimmt ein sehr gutes Match, aber ich gehe davon aus, dass AJ Styles den Titel behält. Ich glaube, Daniels möchte man noch nicht zum Champion machen. Vielleicht möchte man ihn noch nie zum Champion machen. So, da tippe ich auch drauf. Damit haben wir insgesamt 3 Unterschiede. Das heißt, es wird auf jeden Fall einen Gewinner geben. Es sei denn, es gibt eine Double Disqualification oder irgend so Mist, da weiß man ja bei TNA nie so genau Bescheid. Genau, das kann auch passieren. Ansonsten würde ich wieder mit 3 Punkten Vorsprung gewinnen. Nee, das ist natürlich unmöglich. Nee, ist nicht. Ach doch. Soll ich dir noch erzählen, was gestern bei der EDP Dramatisches passiert ist? Ja, mach das aber bitte mal schnell. Also es gab die letzten beiden Matches des Abends, die waren super. Es gab erst ein Tag-Team-Match. In dem Tag-Team-Match hat Robbie Brookside, der so ein Super-Heel ist, ein absoluter Bösewicht und der immer gegen das Hannoveraner Publikum auch schimpft. Robbie Brookside, der ja auch schon einmal als Edeljobber in Raw auftreten durfte, als Raw in London aufgenommen worden ist. Robbie Brookside ist an der Seite von Thunder gegen, jetzt muss ich mal überlegen, wer war überhaupt das gegnerische Tag-Team? Das war Leon van Gasperen aus Holland und Carsten Kretschmer aus Hamburg. Das war super, das Match, weil da war absolute Stimmung. Also da war es wirklich am Überkochen in der Halle. Und direkt danach war dann der Interkontinentaltitelkampf zwischen Eki Eckstein und Dan Collins, den Engländer. Und da gab es überraschenderweise, hat nicht der Lokalmatador, der Eki Eckstein, der aus Hannover kommt, bei der letzten Veranstaltung gewonnen, sondern es hat der Dan Collins aus England den Titel gewonnen, gegen den Lokalmatador. Und das Interessante ist, der Eki Eckstein, der hatte dann am Ende einen Pile-Driver abbekommen, der war wirklich dann K.O. Und dann kam zur Rettung quasi noch Robbie Brookside reingelaufen. Und Robbie Brookside, der ja sonst der absolute Bösewicht ist, hat dann quasi gegen seinen englischen Kollegen Dan Collins sich gewandt und hat sich damit quasi als Tag-Team-Partner von Eki Eckstein vom Heel zu einem Face geturnt. Das war sehr gut gemacht. Also hatte ich nicht mit gerechnet. War sehr überraschend. Und es gibt ja schon eine ganz, ganz lange Storyline und eine ganz lange Fehde zwischen Eki Eckstein und Robbie Brookside. Und das finde ich jetzt gut. Also jetzt wird er erstmal Heel. Ich denke, jetzt wird er dann 3-4 Veranstaltungen an der Seite von Eki Eckstein kämpfen. Und dann werden sie wahrscheinlich doch wieder irgendwie eine Streitigkeit haben. Und dann wird es irgendwann doch nochmal zu dem Kampf Eki Eckstein gegen Robbie Brookside kommen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und damit kann ich heute nochmal ein paar Ankündigungen machen und dann verabschieden wir uns auch. So, und zwar wird es einen Tag vor... Ja, Bauer sucht Frau kommt gleich, ne? Ja. Da, also einen Tag vor Weihnachten melden wir uns wieder mit einem... mit unserem Geschenk das, für euch zu Weihnachten, und zwar... Hast du die letzte Folge am Montag schon gesehen von Bauer sucht Frau? Nee, ich guck das ja auch nicht. Und zwar... Kommt doch gleich, 16:45. Ja. So, und dann, ja, es wird einen Tag vor Weihnachten, werden wir uns zurückmelden. Da gibt es dann unsere Top 10 der CDs 2009, beziehungsweise den ersten Teil davon, von Platz 10 bis 6. Und dann werden wir da auch noch einige andere Sachen zu besprechen haben, denke ich. Oder wir machen gleich alle 10 Plätze. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Wir machen lieber so, und dann sprechen wir zwischendurch mal wieder ein bisschen was anderes und so. Ich glaube, wir kommen da auf genug. Du könntest ja mal, dann müssen wir sowieso noch die Auswertung von Final Resolution ja machen. Ja. Es sei denn, ja. Ja, müssen wir. Dann dauert das doch lange genug. Wie immer bei uns, ja. Und dann melden wir uns am zweiten Weihnachtstag zurück mit den Plätzen 5 bis 1 der besten Liste und auch nochmal einigen anderen Dingen. Dann weiß ich gar nicht, ob wir dieses Jahr auch noch unsere besten Liste im Wrestling machen. Ich habe mir dieses Jahr noch gar nichts aufgeschrieben. Also ich auch nicht. Das wird bei mir nämlich etwas schwieriger werden. Also außer, dass ich den Standard, nämlich WrestleMania, als Pay-Per-View des Jahres habe, wüsste ich jetzt noch gar nicht. Ja, doch, nicht auch nicht. Des Jahres wäre bei mir auch wahrscheinlich klar. Wer? Nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Wrestler des Jahres? Nee, das Match des Jahres. Das weiß Wrestler ich, achso, ja. Ja, viel, ja doch. Müsste ich drüber nachdenken. Ich glaube, Wrestler des Jahres wäre bei mir aber auch klar, ja. Y2J. Y2J. Sag ich jetzt nicht. Das erzähle ich dann erst am zweiten Weihnachtstag. Ja. Am zweiten Weihnachtstag nehmen wir die nächsten Plätze unserer CD-Sache auf. Da sprechen wir da ja nicht rüber. Man weiß es nicht. Nee, das ist schon alles so ausgeklügelt. Dann melden wir uns zurück. Bis ja, dahin. Ich krieg doch zu Weihnachten von euch ein Klavier geschenkt, ne? Dann kann ich ja die CDs, die ersten 5 Plätze, kann ich ja dann quasi auf dem Klavier nachspielen. Nee, dann kannst du uns mal was Weihnachtliches vorspielen und dazu singen. Genau. Ja, und. Fantastisch. Thomas singt, Thomas ist echt fantastisch drauf heute, merke ich. Ja, ein bisschen müde, aber sonst geht's. Ja, und damit verabschieden. Das ist die Vorfreude, weil gleich Bauer sucht Frau losgeht. Ja, und damit verabschieden wir uns heute von euch netten Hörern. Wird bei Ringside ab und zu auch noch über Bauer sucht Frau gesprochen? Nee, momentan nicht. Läuft die mittlerweile wieder einigermaßen regelmäßig oder immer noch so selten? Ich bin momentan sehr zufrieden. Das heißt, wie viele Sendungen gibt es? Eine oder zwei pro Woche? Oder? Das weiß ich nicht. Ich gucke nicht danach, wann Woche ist, aber ich weiß, dass ich immer noch 2 Sendungen zu hören habe, also ist das eindeutig genug. Ich könnte gleich eigentlich auch nochmal einen Figure 4 Weekly Show hören. Macht das. So, und damit wollen wir uns jetzt von euch verabschieden. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachten. Aber wir müssen ja noch eine Sache besprechen. Nee, müssen wir jetzt nicht mehr. Und damit wünschen wir euch ein schönes Weihnachten, beziehungsweise wir hören uns auch noch einmal davor ja wieder. Ja, Moment, aber gestern war ja noch die Strikeforce-Veranstaltung. Ja. Und damit sage ich Tschüss und Thomas verabschiedet sich auch noch. War doch auch die WEC-Veranstaltung noch. Ja, wir gucken aber nur auf WWE, TNA und UFC. Nein, UFC, nee, UFC gestern nicht. War gestern nicht Tribute to the Troops von WWE? Ja, da das aber keiner von uns gesehen hat, brauchen wir da jetzt auch gar nicht mit anfangen. Und damit verabschiede ich mich von euch und Thomas sagt Tschüss. Thomas sagt Tschüss. Ja, aber wir haben nur noch etliches zu besprechen. Thomas sagt Tschüss. Ja, das hören die. Thomas sagt Tschüss. Tschüss. Danke.